Fadis Saad machte eine Gewaltkarriere als Mitglied einer Straßengang, bis er selbst von einer Gang zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Das führte zu seiner Läuterung. Heute ist er Sozialarbeiter in Berlin-Neukölln. Am meisten am Herzen liegen ihm die Deuraber, die in Deutschland geborenen arabischen Flüchtlinge. Mit Kuschelpädagogik kommt man bei diesen abgebrühten Jungs nicht weiter, sagt er. Ein 12-Jähriger, der gewalttätig werde, müsse sofort bestraft werden. Es reiche nicht aus, ihn erst Monate später zu sozialer Arbeit zu verdonnern. Der geht raus und schlägt den Nächsten zusammen. Mit Integrationsgerede kann Fadis Saad nicht viel anfangen. Integrieren heißt eingliedern. Aber worin und wen soll ich integrieren? Ich kenne genügend Deutsche, die kein Deutsch sprechen. Soll ich die etwa auch integrieren? Fadis Saad erzählt von seiner ersten Reise in den Libanon. Davon, dass die Jungs dort vor Beginn des Unterrichts ihre Fingernägel vorzeigen müssen und keiner auch nur im Traum auf die Idee käme, seine Kumpels mit »Hurensohn« zu begrüßen. In Berlin werden rund 20% aller Gewalttaten von nur 1000 türkischen und arabischen jugendlichen Tätern begangen. Eine Gruppe, die 0,3 Promille der gesamten Berliner Bevölkerung stellt. Aber im Integrationsbericht der Bundesregierung wird deren Kriminalität relativiert. Es heißt dort, Zitat, zumindest für die Gruppe junger Menschen gehen Kriminologen davon aus, dass bei einem Vergleich der Gruppe mit gleichen familiären, schulischen und sozialen Rahmenbedingungen sowie übereinstimmenden Werteorientierungen eine höhere Belastung von Nichtdeutschen letztlich nicht mehr feststellbar, Zitat Ende, sei. Bei diesem Geschwurbel wird offenbar empirische Wissenschaft mit politischer Theologie verwechselt. Wem ist eigentlich geholfen, wenn man offenkundige Tatsachen unterdrückt, die selbst die einsichtigen Betroffenen nicht leugnen? Sicherlich weder der Wahrheit, noch der klaren Analyse, noch der Integration. Die Autoren sollten einmal den Polizeikommissar Florian Södding auf einem Streifengang durch den Stadtteil Wedding im Bezirk Mitte begleiten. 82.000 Menschen leben dort, die Hälfte mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund. Die Gewalt, darunter 104 Übergriffe auf Polizisten in einem Jahr, kommt fast ausschließlich aus der Gruppe der Migranten. Die Autoren des Integrationsberichts hätten sich auch mit Kirsten Heisig unterhalten können, Richterin in Berlin-Neukölln, die einen Zusammenhang herstellte zwischen der Gewaltfrage und der Existenz von Parallelgesellschaften. Über ihre Klientel sagte sie, »Ich rede von vornehmlich arabischen Straftätern, die bei mir im Gerichtssaal sitzen. Sie und ihre Familien versuchen, sich unserem Recht zu entziehen, indem sie die Vorfälle in ihrer Volksgruppe klären. Es gibt in den Migrantenvierteln eine besondere Ballung von Problemen, aus denen sich Kriminalität speist. Auf die Frage, ob dies ein soziales oder ethnisches Problem sei, antwortete Kirsten Heisig, da kommt vieles zusammen. Einerseits hohe Arbeitslosigkeit, Schuldistanz und allgemeine Verwahrlosung. Hinzu kommen kulturelle Faktoren. Der Männlichkeitswahn ist bei manchen Türken und Arabern besonders ausgeprägt. Ehre und Respekt sind so emotional entwickelt, dass es schnell zu Gewalt kommt. Prügeln ist in der Erziehung leider eine gängige Praxis. Wenn der Vater den Respekt nicht genießt, weil er arbeitslos ist, dann stellt er ihn durch Schläge her. Es entwickeln sich geschlossene Gesellschaften mit eigenen Regeln. Darin sehe ich eine große Gefahr. Kirsten Heisig machte unter den türkischen und arabischen Migranten in der Parallelgesellschaft von Neukölln auch eine ausgeprägte Deutschenfeindlichkeit aus und führte Beispiele dafür an. Zitat: Ein 12-Jähriger beschimpfte eine Mitschülerin als Schlampe, weil sie kein Kopftuch trägt. Ein anderer Angeklagter erklärte gegenüber einem Polizeibeamten, »Du bist Dreck unter meinen Schuhen, ich scheiß auf Deutschland.« Jugendliche äußerten gegenüber deutschen Frauen, »Deutsche kann man vergasen.« Wenn Deutsche sich so gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus. Zitat Ende. Sichtbares Zeichen für die muslimischen Parallelgesellschaften ist das Kopftuch. Seine zunehmende Verbreitung zeigt das Wachsen der Parallelgesellschaften an. Selbst das European Monitoring Center on Racism and Xenophobia gesteht zu, dass das Kopftuch unter den Muslimen auch auf Druck von Familien oder von Peergroups getragen wird. Einen Kopftuchbann an öffentlichen Orten, inklusive Schulen, befürworten 78% der Bevölkerung in Frankreich, 54% in Deutschland und 29% in England. Welch ein Druck muss auf den muslimischen Mädchen lasten, wenn an einer öffentlichen Schule deutsche Schülerinnen beschimpft werden, weil sie kein Kopftuch tragen. Muslimische Familien, die abendländische Werte teilen und Liberalität ernst nehmen, halten ihre Töchter nicht dazu an, Kopftuch zu tragen und ermutigen ihre Angehörigen auch sonst nicht, sich optisch von der Mehrheitsgesellschaft abzusetzen. Das Tragen des Kopftuchs drückt niemals nur Religiosität aus, eine gute Muslima kann man schließlich auch ohne Kopftuch sein, sondern den Wunsch, sich von den Ungläubigen auch optisch abzugrenzen. Das Kopftuch bedeutet gleichzeitig die Akzeptanz der Unterordnung der Frau unter den Mann, das heißt die Ablehnung der Emanzipation der Frau nach abendländischem Muster.